Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserem Hörspielabend. Guten Tag, sagte der Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Der Fuchs von Adolf Schröder. Der Autodieb, der am Mittwoch bei einer Polizeikontrolle getötet wurde, ist dem Obduktionsbericht zufolge von hinten erschossen worden. Du hast die Gas gestohlen, gibst sie wieder her, sonst werd ich der Jäger holen mit dem Schießgewehr, sonst werd ich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Der Fuchs, wie er seine Großmutter unter einem Holderbusch beerdigt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, traf die tödliche Kugel den 26-Jährigen durch den Rücken ins Herz. Und auf der Heide kratzte unter blinkenden Sternen ein Fuchs, rotdampfenden Raubgeruch im Pelz, mit gnadenlos klaren Augen in der Erde. Lauschte, kratzte die Erde auf, lauschte, kratzte und kratzte. Die Ermittlungen in diesem Fall sind abgeschlossen. Das habe ich nicht anders erwartet. Was wollen Sie? Den Polizeibeamten ist kein Vorwurf zu machen. Es geht mir nicht um die Polizeibeamten. Ich dachte, Sie wären gekommen, um Sie wegen fahrlässiger Tötung anzuzeigen. Das wollte ich auch. Aber es war ein Irrtum. Was war ein Irrtum? Geschichten hören nicht auf, wenn die Schuld verteilt ist. Das ist der Irrtum. Seine Geschichte hört anders auf. Wovon reden Sie? Wessen Geschichte meinen Sie? Die Geschichte des Opfers. Manchmal denke ich, nur Opfer dürften eine Geschichte haben. Frage. Sind Sie jetzt glücklich? Antwort. Weiß gar nicht, was das ist. Vorwurf. Aber Sie sind im Westen. Antwort. Bin ich das wirklich? Ich weiß nur noch, wo ich nicht mehr bin. Er hat lange gebraucht, um mir seinen Namen zu sagen. Frage, warum gehen Sie nicht zurück? Gegenfrage, wohin? Aufforderung, zurück? Antwort, ich bin hier, weil ich mich in die bunten Hemden verliebt habe. Sie nennen sie T-Shirts. Sie haben für alles Namen, die mir gefallen. Guten Tag, sagte der Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Hast du dich verliebt, Finja? Wenden wir uns also, meine Damen und Herren. Warum wartest du nicht, bis ich es dir erzähle? Weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. So wie ich etwas beobachte, will ich es auch verstehen. Was hast du beobachtet? Du sagst Verabredungen mit mir ab. Natürlich hast du Gründe, aber sie sind fadenscheinig. Du hast so einen komischen Ausdruck im Gesicht, wie jemand, der zu viel gegessen hat. Sebastian, bist du eifersüchtig? Auf wen? Zwei Streifenbeamte hätten insgesamt 3 Schüsse abgegeben, als der Autodieb ihren unbewaffneten Kollegen bei der Kontrolle mit einer Waffe bedroht habe. Es kräht der Hahn zum Himmel hinan, der Glockenklagen hat 11 geschlagen. Es ist Zeit, dies arme Seelchen, dies arme Seelchen in den Himmel zu tragen. Hier, Akte Albrecht Prenzlau. Weißwolf? Zeig hier. War 3 Monate unser Informant. Versuchte Republikflucht 2-mal. Bericht über Mitgefangene. Seine Mitarbeit bestand darin, aufzuzählen, wie oft die Leute auf dem Scheißhaus waren. Nicht ganz. Einen hat er uns ans Messer geliefert. Ah. Steht das auch in der Akte? Ja. Erinnerst du dich an Stanek? Verurteilung wegen Verschwörung gegen den sozialistischen Staat. Prenzlau hat die Information geliefert. Zuchthaus lebenslänglich. Der Verrückte hat sich in seiner Zelle erhängt. Also in den Reißwolf. Oder geben wir das an die Kommission? Belastet uns. Reißwolf. Albrecht Prenzlau, ein unbeschriebenes Blatt. Er könnte uns ein bisschen dankbar sein, findest du nicht? Der Fuchs, wie er seine Großmutter unter einem Holderbusch beerdigt. Sie heißen Albrecht Prenzlau. So ist es. Sie sind aus dem Osten, nicht wahr? Ich muss trotzdem irgendwo wohnen. Haben Sie denn Arbeit? Ja. Wenn Sie mich noch lange so misstrauisch ansehen, dann kann ich mein Lächeln nicht mehr aufrechterhalten. Ich habe nichts gegen Leute aus dem Osten. Was arbeiten Sie? Ich habe vorsichtshalber eine Verdienstbescheinigung mitgebracht. Hier. Ich trage sie immer bei mir. Ist der Schlüssel zum Glück. Ich arbeite auf einem Schrottplatz. Frage. Gefällt Ihnen das Zimmer? Antwort. Ja, rosa Wände, das ist ausgefallen. Es hat sogar einen Fußboden. Der Mann auf dem Bild sieht aus wie mein Urgroßvater. Ich mag es, wie er mich ansieht. Haben Sie denn keine Verwandten mehr? Drüben, meinen Sie? Ich habe meine Großmutter beerdigt und bin abgehauen. Sie müssen verstehen, dass ich für das Zimmer eine Kaution verlange. Wenn Sie es sagen, verstehe ich es auch. 800 Mark. Frage. Was gehen Sie fremde Bilder an? Antwort. Er sieht mich so ernst an, das gefällt mir. Alles, was fremd ist, ist auf den ersten Blick ernst. Frage und auf den zweiten Blick. Antwort. Beim zweiten Blick ist es nicht mehr fremd, meistens nur noch schäbig. Man sollte immer in der Fremde sein. Die 3 Polizisten hatten, wie berichtet, den 26-Jährigen gestellt, als er mit einem gestohlenen Auto entkommen wollte. Ich kenne das Schloss in Schwerin. Alle kennen jetzt das Schloss in Schwerin. Ihr im Westen seid langweilige Leute. Warum? Ihr tut immer, was alle tun. Sie nicht? Ich möchte gerne das tun, was alle tun, aber dann kann ich mein Lächeln nicht mehr aufrechterhalten. Ist das so schlimm? Ja, wenn ich mein Lächeln nicht mehr aufrechterhalten kann, bricht deine Welt zusammen. Ich lächle nie. Ich hab's doch gesagt. Ihr im Westen seid langweilige Leute. Es kräht der Hahn zum Himmel hinan, der Glockenklagen hat 11 geschlagen. Was ist das? Es ist Zeit, dies arme Seelchen in den Himmel zu tragen. Hey Ossi, Feierabend! Du brauchst dich nicht totarbeiten hier bei uns. Nur halbtot. Wo hast du ihn kennengelernt? Wen? Deinen neuen Freund. Ich habe keinen neuen Freund. Du bist mit ihm die roten Baumchaussee entlang gegangen. Tatsächlich. Es war ein schönes Bild. Die Sonne schien, der Wind wehte, die Kastanienblätter segelten durch die Luft. Er sieht gut aus. Bist du immer so poetisch, wenn du eifersüchtig bist? Ihr ging nebeneinander her, ohne euch zu berühren. Es kommt nicht oft vor, dass du neben einem Mann hergehst, ohne ihn zu berühren. Ich habe ihn in der S-Bahn kennengelernt. Er fragte mich nach dem Weg. Wo wollte er hin? Nächster Halt, Dammtor. Können Sie mir sagen, wie ich zur Staatsbibliothek komme? Kann ich. Steigen Sie mit mir aus, ich zeige Ihnen den Weg. Danke. Bist du da, Stanek? Warum starren Sie mich so an? Ist irgendwas komisch an mir? Sie haben rote Haare. Aber das ist es nicht. Ich starre alle Leute an, die freundlich sind. Ein Reflex, verstehen Sie? Nein. Kann man auch nicht verstehen. Hat Ähnlichkeit mit einer Schrecksekunde. Bei einem Unfall zum Beispiel. Warum fragen Sie mich, was ich in der Stadtbibliothek verloren habe? Weil es mich nichts angeht. Stimmt. Es geht Sie nichts an. Eigentlich schade. Wir müssen aussteigen. Bist du da, Stanek? Die Polizisten haben geglaubt, dass sie sich in einer Notwehrsituation befinden. Sie wurden bedroht. Mit einer Spielzeugpistole. Sind Sie Journalist? Weil ich es wage, Fragen zu stellen? Die ich nur aus Freundlichkeit beantworte. Ich stelle Fragen, weil er mein Freund war. Es war keine Spielzeugpistole. Sie sah einer scharfen Waffe zum Verwechseln ähnlich. Warum hat er so etwas Verrücktes getan? Wenn er Ihr Freund war, können Sie diese Frage besser beantworten. Toll, wie aus einem großen, richtigen Auto ein kleines Paket gemacht wird. Nicht mehr wiederzuerkennen. Gefällt dir das, Ossi? Warum sollte mir das gefallen? Ihr habt doch alle von Autos geträumt da drüben. Und ihr macht aus unseren Träumen kleine, rechteckige Pakete. Du hast recht, es gefällt mir. Ihr habt für jeden Traum eine Maschine. Ich frage mich schon lange, warum du dich hier rumtreibst. Hast du nichts Richtiges gelernt da drüben? Ja, du treibst dich doch auch hier rum. Ja, ich habe tatsächlich nichts Richtiges gelernt. Ich kann nur Autos kaputt machen. Ich habe auch nichts gelernt da drüben. Glaube ich nicht. Ich war im Knast. Da habe ich gelernt, auf einem Eimer zu sitzen und zu scheißen, wenn die anderen zugucken. Damit kannst du kein Geld verdienen. Eben. Ich kann nur Dinge, mit denen man kein Geld verdienen kann. Was noch? Ich kann mit einem Gewehr schießen, ich kann durch einen Tunnel kriechen, ich kann über Zäune klettern. Ich kann jemanden verpfeifen, ich kann Märchen erzählen. Genügt dir das? Ich hab's dir gleich angesehen. Ich hab einen Blick dafür. Du bist ein Spinner, aber das ist dein Problem. Kannst du wenigstens mit Frauen schlafen? Nach Darstellung der Polizei war einer der drei Streifenbeamten an das Auto herangetreten, um den Fahrer zu kontrollieren, während ihn seine beiden bewaffneten Kollegen absicherten. Hast du schon mit ihm geschlafen? Frag ihn. Wenn ich ihn treffe, werde ich ihn fragen. Im Bereich des Infundibulums, wo die von den kleinsten... Was für ein Spiel spielen wir eigentlich? Wenn wir Glück haben, spielen wir dasselbe Spiel. Wahrscheinlicher ist, dass jeder sein Spiel spielt. So ist es fast immer. Dir kommt es dann nur darauf an, der Überlegene zu sein. Früher fand ich das interessant. Es ist nicht interessant, es ist das Normale. Der Kitt, der uns zusammenhält. Und Hypophysenhormonen, die den großen Blutkreislauf. Ich möchte nach Schwerin fahren. Kommst du mit? Frage. Glaubst du wirklich, dass Stanek lebt? Antwort. Natürlich nicht. Er ist nur da. Das bedeutet nicht, dass er lebt. Er ist auch nicht immer da, nur manchmal. Frage. Bist du froh, wenn er nicht da ist? Antwort. Ich weiß es nicht. Wenn er da ist, bin ich nicht so allein. Vielleicht gewöhne ich mich an ihn. Frage, hoffst du das? Was ist das? Wasser! Noch einmal, Sir! Wir haben es nicht richtig gehört! Was willst du in Schwerin? Im Schloss gibt es ein Café. Rottapezierte Wände, eine hohe Decke, ein kleines Podium, auf dem Musiker sitzen, ein Klavierspieler, ein Cellospieler, ein Geiger. Stuckverzierungen. Und? Er hat mir von dem Café erzählt. Ach so, ich fange an zu verstehen. Du hast jemanden kennengelernt, der dir fremd ist. Der von einem anderen Stern gekommen ist. Guten Tag, sagte der Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Tja. Jetzt brauchst du keinen Tunnel mehr zu graben. Jetzt können alle in den Westen. Auch die, die denen jahrelang in den Arsch gekrochen sind. Red nicht so laut. Es ist nicht mehr gefährlich, Sonja. Jetzt sind es andere Dinge, die gefährlich sind. Du schockierst die alten Damen. Plötzlich habe der Tatverdächtige eine Waffe auf den Beamten gerichtet. Daraufhin hätten seine Kollegen geschossen. Wann hörst du fahr? Heute. Wann? Heute Abend. Ich wusste es schon, als ich dich kennenlernte. Ich hab's dir gesagt. Ja. Damals gab's die Mauer. Du hast gesagt, du würdest deine Großmutter verkaufen, nur um hier rauszukommen. Hast du es nicht geglaubt? Jetzt brauchst du niemanden mehr zu verkaufen. Nein. Du könntest bleiben. Tja. Es wird sich alles ändern. Bleib, Albrecht. Ich kann's nicht. Hier ist die Luft voller Gespenster, wie in den Märchen. Es kräht der Hahn zum Himmel hinan, der Glockenklagen hat 11 geschlagen. Bist du da, Stanik? Es ist Zeit, dies arme Seelchen in den Himmel zu tragen. Pass doch auf, ich geh nicht so dicht an die Maschine! Sich umbringen? Und auf der Heide kratzte unter blinkenden Sternen ein Fuchs, rotdampfenden Raubgeruch im Pelz, mit gnadenlos klaren Augen in der Erde. Lauschte, kratzte die Erde auf, lauschte, kratzte und kratzte. Herr Prenzlau, sind Sie da? Ich bin da. Ich will Sie nicht stören, aber an der Tür ist ein Herr, der Sie sprechen möchte. Sie haben ihn nicht reingelassen, das war klug von Ihnen. Hat er gesagt, wie er heißt? Hier hat er also gesessen. Wie ist das Mädchen, Sonja? Irgendeiner erzählt dir eine sentimentale Geschichte von einem Schloss und einem Abschied. Das Schloss ist vom Wasser umgeben, im Café spielt die Musik, der Held macht sich auf den Weg ins Ungewisse. Und du hast nichts Besseres zu tun, als dieser Geschichte hinterherzufahren? Was ist los mit dir, Finja? Gib dir keine Mühe, ich weiß selbst, wann ich mich lächerlich benehme. Weißt du, was mein dreijähriger Neffe gesagt hat? Erika fragte ihn, ob er Weintrauben haben will. Und er fragte, ob die Trauben traurig sind. Gib dir keine Mühe. Es ist doch ganz einfach. Wenn wir alles wörtlich nehmen würden, gäbe es keine sentimentalen Geschichten. Du irrst dich. Es ist gar keine Geschichte. Es ist nur die Neugier auf eine Geschichte. Das ist nicht dasselbe. Neugier und Neid sind Schwestern. Beneidest du ihn? Warum sollte ich das tun? Du hast es schon gesagt, weil er eine Geschichte hat. Ein Schloss, ein Mädchen, eine Flucht. Du langweilst mich. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Warum setzt du dich nie auf einen Stuhl, Stanik? Warum stehst du immer dicht bei der Tür? Hast du Angst, ich würde dir den Rückweg abschneiden? Hast du Angst, du kannst nicht zurück? bin müde. Die Arbeit strengt an. Auf dem Rückweg komme ich an den Schaufenstern vorbei. Sie faszinieren mich immer noch, die Glitzerdinge in dem hellen Licht. Sie nennen es Shopping, wenn sie einkaufen gehen. Sie haben für alles flotte Sprüche. Sie gehen elegant auf der Oberfläche, verstehst du das dann? Wie Jesus auf dem Wasser. Sie sind freundlich zu mir, sie klopfen mir auf die Schulter. Und ich zähle mein Geld. Aber ich gebe nicht auf, Stanek. Ich habe geträumt, jahrelang. Jetzt will ich mehr. Jetzt will ich die Wirklichkeit. Lass uns endlich zurückfahren. Kommen Sie rein. Ich habe nicht aufgeräumt, aber da ich Sie nicht kenne, ist es mir auch nicht peinlich. Tut mir leid, dieser Überfall. Es wird einen Grund dafür geben. Vielleicht werde ich ihn nicht verstehen, aber das macht nichts. Warum sollten Sie ihn nicht verstehen? Ihr hier habt andere Gründe als wir. Oft sind sie verzwickt wie Kreuzworträtsel. Oft ist man enttäuscht, wenn man dahinter kommt. Das haben Rätsel so an sich. Ich wollte Sie einladen. Was ist das? Wozu? Wasser! Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ist mir egal, wir können ins Kino gehen, in eine Kneipe, was wir wollen. Ich möchte ins Theater gehen. Gut, einverstanden. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß. Sie hätten fragen müssen, warum gerade ich? Insgesamt hätten die beiden Beamten 3 Schüsse abgegeben, davon mit Sicherheit einen Warnschuss, und sagte der Polizeisprecher, ist dem Obduktionsbericht zufolge von mit einem Mann erschossen worden habe. Sie sind doch Sonja Findeisen, habe ich recht? Ich kenne Sie nicht. Doch, Sie kennen mich. Die Umgebung war nur anders. Keine Straßen waren, keine Zeugen. Sie waren in meinem Büro. Ich muss aussteigen. Macht nichts, ich komme mit. Sagen Sie dem Feuerwehrhauptmann, ich bin Bruscom. Der Staatsschauspieler Bruscom, der in Berlin den Faust und in Zürich den Mephisto gespielt hat. Dieser abstoßende Gestank trägt denn die Schweinemast noch etwas? Oder ist es nur eine Perversität der Gastwirte? Überall dieser Schweinegestank, von einer Schweinemastanstalt zur anderen. Tatsächlich gibt es hier nichts außer Schweinemastanstalten und Kirchen. Und Nazis. Wenn uns nicht erlaubt wird, das Notlicht abzudrehen, spielen wir nicht. Dieser Ort ist eine Strafe Gottes. Dafür habe ich die Akademien besucht und bin mit dem Kreuz am goldenen Band ausgezeichnet worden. Agathe warnte mich. Einmal musste die Katastrophe eintreten. Wenn wir klar denken, müssen wir uns umbringen. Pass doch auf, ich gehe nicht so dicht an die Maschine. Willst du dich umbringen? Hier haben Sie oft zusammengesessen, Sie und Ihr Freund, stimmt's? Sind wir deshalb hierher gegangen? Was wollen Sie von mir? Ich sehe es Ihnen an, Sie erinnern sich an mich. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wenn ich nicht immer noch Angst hätte, würde ich nicht hier sein. Das sind doch alte Geschichten. Ihr Freund wollte zweimal unsere Republik verlassen. Das war damals illegal. Also haben wir ihn geschnappt. Heute gibt es diese Republik nicht mehr. Aber Leute wie Sie gibt es immer noch. Was haben Sie erwartet, dass wir uns in Luft auflösen? Wo ist Ihr Freund? Sicher im Westen. Er ist Ihnen also doch entwischt. Es geht Sie nichts an. Eines vergessen Sie. Unsere Republik gibt es nicht mehr. Aber es gibt noch Berge von Papier. Akten. Verstehen Sie? Haben Sie Angst? Es ist nicht sehr gefährlich. Mein Vater hat mir das Segeln beigebracht. Ich habe noch nie in so einer Nussschale gesessen. Aber manchmal ist mein Vertrauen grenzenlos. Das ist ein Fehler. Ich weiß, aber auch Fehler machen Spaß. Er ist tatsächlich mit Ihnen ins Theater gegangen? Ja. Warum? Ich habe ihn nicht gefragt. Vorsicht! Wende! Vielleicht hätten Sie ihn fragen sollen. Es gibt Antworten, auf die ich nicht neugierig bin. Der Fuchs, wie er seine Großmutter unter einem Holderbusch beerdigt. Woher kannten Sie Albrecht Prenzlau? Soviel wir wissen, hatte er weder Verwandte noch Freunde hier. Es war ein Zufall, dass ich ihn kennengelernt habe. Vielleicht hat er sich ein falsches Bild gemacht. Vielleicht hat er nicht damit gerechnet. Dass auch bei uns scharf geschossen wird? Dass man auch bei uns viel arbeiten muss, um sich ein Auto zu kaufen. Für die Polizei sind alle Geschichten einfache Geschichten. Ja. Und wenn Ihre Polizeibeamten vielleicht nur geschossen haben, weil sie Spaß daran hatten, weil sie endlich einmal spüren wollten, wie es ist? Wie was ist? Auf einen Menschen zu schießen. Warum gehen Sie nicht nach Hause? Wäre das auch eine einfache Geschichte? Wenn Sie so viel Fantasie haben, warum fällt Ihnen dann keine Geschichte für Ihren Freund ein? Welche? Vielleicht wollte er, dass man auf ihn schießt. Auch eine einfache Geschichte. Siehst müde aus, Ossi. Anstrengendes Wochenende gehabt. Ich war im Theater, ich hab auf eurem See gesegelt. Hab zu viel geredet. Nur geredet? Ihr seid neugierig hier. Aber manchmal glaube ich, ihr seid es nur aus Höflichkeit. Warum spielst du dich immer so auf? Glaubst du, du bist was Besonderes, bloß weil du von drüben kommst? Ich möchte nichts Besonderes sein. Vielleicht macht ihr mich dazu. Ach Quatsch, es ist ganz einfach, Kumpel. Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück oder so ähnlich. Das ist es ja gerade. Du tust so, als ob du alles verstehst. Aber dich versteht man nicht. Warum nicht? Scheiße, ich gebe mir Mühe. Jeden Abend übe ich vor dem Spiegel so auszusehen, dass ich niemanden mehr auffalle. Das kannst du mir glauben. Hoffnungslos. Kannst du nicht mal wie ein normaler Mensch reden? Manchmal, da möchte ich gar nicht reden. Ganz einfach, weil mir nichts anderes. Du hättest da bleiben sollen, wo du warst. Das meine ich ganz ernst. Du kriegst nur Schwierigkeiten hier. Die Leute mögen das nicht. Was mögen sie? Sie mögen keine Klugscheißer. Sie mögen keine Leute, die was wissen, was sie selbst nicht kennen. Hier im Westen könnt ihr erstaunliche Dinge. Zum Beispiel? Ihr könnt ein Segelboot wenden, ohne dass es umkippt. Zum Beispiel. Kannst du das nicht? Hab es wenigstens noch nie versucht. Vieles, was ich nicht versucht habe. Weil du es da in deiner Stadt mit dem Schloss nicht versuchen konntest? Es war anders. Wir wussten, was verboten ist. Wir kannten das Risiko, wenn wir es trotzdem taten. Es war langweilig. Hier bei euch, da kann man in ein Loch fallen, ohne zu wissen, warum. Und das findest du spannend? Du nicht? Hat Sebastian dir erzählt, dass er ein Freund von mir ist? Da, das Boot, es kommt direkt auf uns zu. Keine Angst. Mein Vater war ein guter Segler. Ich bin wütend auf Sebastian. Warum? Was will er von dir? Vielleicht nichts. Willst du etwas von mir? Die tödliche Kugel habe den 26-Jährigen von hinten durch die Schulter ins Herz getroffen. Und auf der Heide kratzte unter blinkenden Sternen ein Fuchs, rotdampfenden Raubgeruch im Pelz, mit gnadenlos klaren Augen in der Erde. Lauschte, kratzte die Erde auf, lauschte, kratzte und kratzte. Der Tatverdächtige selbst habe keinen Schuss abgegeben. Was wollen Sie von mir? Ich habe keine Zeit mehr. Nein? Warum gehen Sie dann nicht? Ihr habt euch nicht verändert. Haben Sie sich denn verändert? Warum reden wir nicht einfach ein bisschen über Ihren Freund? Erinnern Sie sich, Sie waren aufgeregt damals. Ich sehe Sie noch vor mir. Ihr blasses Gesicht, Ihre Hände, wie Sie zitterten, als Sie das Protokoll unterschrieben haben. Sie haben mich gezwungen zu unterschreiben. Das ist nicht wahr. Es klingt gut, vor allem jetzt, wo fein säuberlich Gut und Böse verteilt wird. Aber es ist nicht wahr. Das Protokoll existiert noch. Wollen Sie mich erpressen? Es genügt mir schon, mit Ihnen zu reden. Ihr Freund hat uns viel Ärger gemacht. Arbeit. Die Leute vergessen immer, dass wir auch gearbeitet haben. Er war ein Idiot, um es ganz einfach zu sagen. In der Schule, auf der Lehrstelle, nie hat er seinen Mund gehalten. Er musste auffallen, nicht nur uns. Und dieser dilettantische Versuch abzuhauen, die Mine hätte ihn beinahe zerrissen. Damals kannten Sie ihn noch nicht, oder kannten Sie ihn schon? Stanek? Kannst du mich einmal ansehen, wenn du schon hier bist? Ich bin nicht aus Luft. Ich bin tatsächlich nur vorhanden. Wenn du hier nichts kaufst, gehörst du nicht dazu. Sie denken ganz einfach anders als wir. Bin noch nicht dahinter gekommen, wie das funktioniert. Es muss doch ein Geheimnis geben in dieser Welt, die nicht nach Braunkohle steht, in der du alles sagen kannst, wenn du Lust dazu hast. Aber sie hören gar nicht zu. Stanek? Es kräht der Hahn zum Himmel hinan, der Glockenklagen hat 11 geschlagen. Noch einmal, Sir! Wir haben es nicht gehört! Es ist Zeit, dieses arme Seelchen in den Himmel zu tragen. Ich seh's dir an, du bist wütend. Weil das Mensa-Essen mal wieder so miserabel ist? Finja. Wieso bist du zu ihm gegangen, hinter meinem Rücken? Hätte ich dich fragen müssen? Wir waren im Theater, hat er dir das erzählt? Sagen Sie dem Feuerwehrhauptmann, ich bin Muskott! Der Staatsschauspieler Muskott, der in Berlin den Faust und in Zürich den Mephisto gespielt hat. Ich habe ihn beobachtet. Er hat die ganze Zeit auf die Bühne gestarrt, als fände da das Leben statt. Überall dieser Schweinegestank. Von einer Schweinemasse am Stall zur anderen. Tatsächlich gibt es hier nichts außer Schweinemasse an Stall und Kirchen. Nazis. Ich gebe es zu. Es hat mich fasziniert, ihn zu beobachten. Ich habe mir keinen Augenblick lang vorgestellt, dass du mit ihm im Bett warst. Vielleicht hast du dir vorgestellt, du würdest mit ihm im Bett sein. Eifersüchtig? Finja. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich habe keinen Grund dazu. Ist es schon vorbei? Es hat nie etwas angefangen. Es ist also vorbei. Ich kenne dich doch, Finja. Du bist immer auf der Suche nach irgendjemandem, der fremd ist, der neu ist, der anders ist. Dein Pech, dass sich die Fremdheit so schnell abnutzt. Weißt du eigentlich, Sebastian, dass man dich hassen könnte, wenn man eine Begabung zum Hassen hat? Dieser Ort ist eine Strafe Gottes. Dafür habe ich die Akademie besucht. Bin mit dem Kreuz am goldenen Band ausgezeichnet worden. Ihr seid euch sogar ähnlich. Er ist auch auf der Suche. Und er sucht es hier bei uns. Er ist nicht dumm, er ist auf eine ganz fremde Art naiv. Es gefällt mir. Ich bin nicht genau dahinter gekommen, was er sucht, aber es gefällt mir. Er gefällt dir also? Ja, er ist ehrlicher als wir. Er ist eigentlich zu schade für uns. Du warst mit ihm im Theater, du brauchst nicht ständig Theater zu spielen. Agathe, warte mich! Wirst du ihn wiedersehen? Ja, warum nicht? Er ist wie alle anderen, er wird sich an uns gewöhnen. Warum versuchen wir nicht, uns an ihn zu gewöhnen? Er will es nicht anders. Er ist zu uns gekommen, ins Paradies. Du hast recht, er sieht die Dinge an, als wären sie alle neu. Sie sind nicht neu. Das wird er irgendwann lernen müssen. Erinnerst du dich an das Schloss? In dieser Stadt am See? Wie ein zerbröckelnder Traum schwebt es ganz dicht über dem Wasser. Warum wollte er unbedingt ins Theater gehen? Einmal musste die Katastrophe eintreten. Wenn wir klar denken, müssen wir uns umbringen. Frage, denkst du noch manchmal an sie? Gegenfrage, an wen? Antwort, du weißt, wen ich meine. Schweigen. Antwort, Sonja ist weit weg. Ich habe das Gefühl, sie ist in Sicherheit. Frage, du nicht? Antwort, weiß nicht. Sein zweiter Versuch war nicht so dilettantisch. Vielleicht hätte er es geschafft. Er hat es geschafft. Er ist da, wo er immer hin wollte. Warum hat er sie nicht mitgenommen? Das verstehen Sie doch nicht. Wir hatten nicht die gleichen Träume. Das ist mir zu poetisch. Vielleicht hat er ja erfahren, dass sie bei uns waren. Nein. Dann sollte man es ihm jetzt vielleicht sagen, oder nicht? Warum wollen Sie das tun? Habe ich gesagt, dass ich es tun will? Aber einen Brief könnte ich mir gut vorstellen. Ihre Freundin, sehr geehrter Herr Prenzlau, hat sie so geliebt, dass sie ihren zweiten Fluchtversuch verraten hat. Mit ihrer Hilfe entdeckten wir den Tunnel. Mit ihrer Hilfe konnten wir sie zum Bleiben in der Republik überreden, wenn auch hinter Gittern. Das wollten sie doch. Sie wollten doch, dass er bleibt. Wie schmutzig es klingt, wenn Sie es sagen. Vielleicht ist es nur schmutzig. Vielleicht ist es aber auch rührend. Ihr Freund hat auch keine reine Weste, keine Sorge. Wir brauchen jetzt alle viel Nachsicht. Ihr habt uns dazu gemacht. Das werde ich nie verzeihen. Nicht ganz so pathetisch, bitte. Die Realität kommt auch ohne das aus. Was ist es Ihnen wert, wenn dieser fiktive Brief nicht geschrieben wird? Mir würde es schon genügen, wenn Sie einen Abend für mich Zeit hätten. Eine Nacht. Ich bin ein bescheidener Mensch. Kauft ihr endlich ein Auto, Ossi? Alle von drüben kaufen sich Autos. Warum du nicht? Vielleicht habe ich kein Geld. Ach, du kriegst doch Kredit. Kein Problem. Wenn du erst in so einem Kasten sitzt, rundherum Scheiben, drunter vier Räder, fühlst du dich endlich hier zu Hause. Du willst dich doch hier zu Hause fühlen. Vielleicht kaufe ich mir wirklich ein Auto. Ich habe schon manchmal daran gedacht. Gefallen Ihnen die Bilder? Warum wollten Sie unbedingt in die Kunsthalle? Die hattet ihr drüben doch auch. Das hat einen ganz einfachen Grund. Hier ist es still. Macht Ihnen die Freiheit zu viel Krach? Was da Krach macht, ist was anderes. Enttäuscht? Glauben Sie, dass ich dazu ein Recht habe? Euretwegen habe ich in der Erde gewühlt. Ich habe an nichts anderes gedacht. Würden Sie es nochmal tun? Jetzt, wo Sie uns kennen? Ich glaube nicht, dass ich euch kenne. Es ist noch viel verrückter. Ich glaube, dass ich mich selbst nicht mehr kenne. Sie haben Mut. Andere haben dafür bezahlt. Vielleicht weiß ich, warum Sie ins Theater gehen, in die Kunsthalle, in die Staatsbibliothek. Na, ihr hier drüben wisst sowieso sehr viel. Es ist ganz einfach, wir haben sonst nichts zu bieten. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ihr wisst nur nicht mehr, dass ihr etwas zu bieten hattet. Was? Der Polizeisprecher unterstrich, die Pistole des Getöteten sehe einer scharfen Waffe täuschend ähnlich. Sie habe mindestens die Größe einer 9mm Polizeipistole, sei aber lediglich mit Platz- und Gaspatronen geladen gewesen. Vielleicht sollte ich auch einmal eine Frage stellen. Warum tun Sie das? Gehen mit mir ins Theater. Hierher. Reden mit mir. Ist das ungewöhnlich? Ich weiß nicht. Erst war ich nur neugierig. Weil Ihre Freundin sich mit mir getroffen hat? Reichlich albern, oder? Weiß ich nicht. Doch, es war albern. Aber jetzt ist es wieder ganz einfach. Es macht mir Spaß, mit Ihnen zusammen zu sein. Ja? Sie hat einen schönen Namen, Ihre Freundin. Finja hat mir gesagt, dass Sie auch andere Interessen an Männern haben. Es tut mir leid. Warum hat sie ihren Mund nicht halten können? Ihr spielt viele Spiele hier drüben, aus Langeweile. Und auf der Heide kratzte unter blinkenden Sternen ein Fuchs, rotdampfenden Raubgeruch im Pelz, mit gnadenlos klaren Augen in der Erde. Lauschte, kratzte die Erde auf, lauschte, kratzte und kratzte. Gehen Sie nach Hause. Wir werden beide nicht erfahren, warum er das getan hat. Also doch keine einfache Geschichte. War er wirklich Ihr Freund? Stanek, du kommst oft in letzter Zeit. Spürst du das Gleiche wie ich? Eine Unruhe, die zunimmt? Nein, keine Ungeduld. Nicht mehr. Nur noch eine Unruhe. Sieh mich doch an, Stanek. Ich werde mir ein Auto besorgen. Ich werde ein Spiel spielen. Es soll endlich wieder gefährlich werden. Ich frag dich doch auch nicht, warum du das getan hast, als du allein warst in deiner Zelle. Gibst du mir die Schuld? Kommst du deshalb immer wieder? Ich wollte raus. Ich wollte da raus. Ich habe an nichts anderes mehr gedacht. Du warst mir egal, Stanek. Sie sind gar nicht so schlecht hier drüben, glaub mir, Stanek. Sie geben sich genauso viel Mühe wie wir. Der Unterschied ist nicht groß. Sie machen auch alles falsch. Verdammt, Stanek, ich hab dich umsonst verraten. So erstaunt an. Ich bin doch schon öfter gekommen. Ich dachte, Sie wissen es schon. Was denn? Eigentlich wollte ich Herrn Prenzlau besuchen. Die Polizei war hier. Sie haben ihn gestern Nacht erschossen. Ich konnte es gar nicht glauben. Wollen Sie sein Zimmer sehen? Wozu? Er war fröhlich gestern Abend, als er die Miete bezahlt hat. Er hat immer gelächelt. Ich kann es gar nicht glauben. Er hat lange gebraucht, um mir seinen Namen zu sagen. Sie hörten Der Fuchs von Adolf Schröder. Es sprachen Albrecht Prenzlau, Matthias Hase, Sonja, Katja Teichmann, Finja, Margrit Karls, Sebastian, Philipp Moog, Erwin, Christian Korb, Frau Berghoff, Manuela Alfons, Kramer, Jürgen Haug, Berthold, Reinhard von Stolzmann, Wolfgang, Nikolaus Schlieper, Bruskon, Wilkit Greuel, Nachrichtensprecher, Reinhard Neubrech. Kinder, Andreas Gillis, Kerstin Jahr und Katharina Mantwill. Ton und Technik Werner Klein und Karin Beaumont.